haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der lange Abschied. Es war gegen 11 Uhr morgens. Ich war gerade damit beschäftigt, meine Eier zu suchen, als in meinem 26 Jahre alten Radio eine wichtige Mitteilung durchgegeben wurde. Ladies and gentlemen, the President of the United States is dead. John F. Kennedy has died of the wounds received in an assassination in Dallas less than an hour ago. Ich schaltete das Ding aus und warf es in den Mülleimer zu den alten Zeitungen. Meinen Fernseher behielt ich noch. Er war zwar etwas älter, aber noch gut im Schuss. Es liefen gerade die Nachrichten, in denen vom Untergang der Titanic berichtet wurde. Es soll keiner sagen, dass ich nicht wüsste, was so in der Welt vor sich ging. Ein Privatdetektiv muss über alles Bescheid wissen. Ich suchte noch immer meine Eier, als es an meine Tür klopfte. Ich öffnete. Mein Name ist Schäfer, Gabi Schäfer. Sind Sie ein Fisch? Nein, ich bin bloß aalglatt und habe Schuppen. Ach, ich dachte eigentlich mehr an das Astrologische. Ich mache mir nichts aus Planeten und Häusern. Macht nichts. Hauptsache, Sie finden heraus, wer meinen Felix umbringen will. Jemand will Ihren Mann umbringen? Na, Felix ist nicht mein Mann. Verstehe. Felix ist mein Hund. Und jemand will dieses Hundeleben beenden? Ja, man hat auf ihn geschossen. Und Sie sind sicher, dass die Schüsse Ihrem Hund galten? Wem denn sonst? Nun, vielleicht Ihnen oder Ihrem Mann. Wir schlafen nicht in der Hundehütte. Jemand schoss auf die Hundehütte? Ja, Felix schlief. Die Schüsse haben ihn nur ganz knapp verfehlt. Kann ich mir das mal anschauen? Na, tut mir leid. Mein Mann hat natürlich sofort eine neue Hundehütte gekauft. Felix verträgt nämlich keine Zugluft. Es ist nicht leicht, in einem Fall zu ermitteln, bei dem wichtige Indizien und Spuren aus gesundheitlichen Gründen vernichtet wurden. Ich beschloss dennoch, den Fall anzunehmen. Dann verabschiedete sich Frauchen Schäfer und ich suchte wieder meine Eier. Es ist eine üble Angewohnheit, an Ostern die Eier zu verstecken. Ich fand sie nicht und ging mit leerem Magen zu Sam rüber und bestellte mir Eier mit Schinken. Sam fand seine Eier unter dem Zigarettenautomaten. Ich aß und ging dann zu meiner Klientin. Vor dem Haus umarmte sich gerade ein Liebespaar. Ich muss die verlassen, Liebste. Ich war's, Liebste. Ich ließ die beiden stehen und ging auf das schmiedeeiserne Tor zu. Das Jaulen wurde immer lauter. Das ist also Felix. Nein, das ist mein Mann. Er komponiert gerade eine neue Sinfonie. Ja. Ihr Mann ist Musiker. Sozusagen. Er hatte vor Jahren einmal eine Oper geschrieben. Die Kritiken waren vernichtend. Sie bezeichneten seine Oper als Katzenmusik. Sie müssen wissen, dass Ralf, so heißt mein Mann, dass Ralf nichts mehr hasst als Katzen. Das war, wie gesagt, vor einigen Jahren. Heute schreibt Ralf nur noch Hundemusik. Interessant. Und wo ist Felix? Er schläft. In der Hütte? Nein, nein. Wir haben Angst vor einem neuen Mordversuch. Deshalb haben wir unseren Gärtner gefragt, ob Felix nicht vorübergehend in seinem Bett schlafen darf. Wir gingen beide in Deckung. Ralf hörte auf zu jaulen und Felix erwachte. Als wir wieder aufstanden, war der Spuk vorbei. In der Hundehütte lag der Gärtner, der gerade einen Mittagsschlaf machen wollte. Er schlief noch immer, bloß ein wenig tiefer als vorher. Es war alles nicht mehr so wie früher. Die Hunde schliefen in warmen Betten und die Gärtner waren nicht die Mörder, sondern die Leichen. Eine verkehrte Welt. Ich ging durch das Tor auf die Straße. Das Pärchen stand immer noch da. Ich geh jetzt, Liebste. Nein, geh bitte nicht, Liebste. Ich mag solche Szenen nicht. Abschiede sollten kurz und schmerzlos sein. Ich ging, wie ich immer ging, zu Fuß. Dann fiel mir ein, dass ich noch etwas suchen musste. Ich wusste nur nicht was. Ich ging noch einige Stunden auf und ab, dann fiel es mir plötzlich ein. Ich musste nach Verdächtigen suchen. Ich fand einen Briefträger, der gerade an einem Briefkasten herumfingerte. Halt! Was tun Sie da? Na, was wohl? Ostereier suchen. Sie auch? Ich habe meine nicht gefunden. Vielleicht sollte ich auch mal im Briefkasten nachschauen. Naja, Solange ich Ihnen die Post nicht in den Kühlschrank stecken muss, können Sie tun und lassen, was Sie wollen. Wo waren Sie zwischen 12.20 Uhr und 12.21 Uhr? Tja, das sag ich Ihnen nicht. Und ob Sie mir das sagen werden? Na, nur wenn ich zuerst Musik hören darf. Na gut, meinetwegen. Also nochmals, wo waren Sie zwischen 12.20 Uhr und 12.21 Uhr? Ja, was für eine Frage. Wo war ich? Was tat ich? Wieso, weshalb, warum? Wer bin ich überhaupt? Existiere ich wirklich? Oder ist alles bloß ein Traum? Vielleicht träume ich bloß, dass ich Briefe verteile. Vielleicht bin ich in Wirklichkeit ein Aschenbecher. Das wollen wir doch mal sehen. Ich zündete mir eine Zigarette an. Dann drückte ich die Glut langsam auf der Hand des Briefträgers aus. Au! Au! Au! Au! Was tun Sie da? Das tut doch weh. Wusste ich's doch. Sie sind kein Aschenbecher. Das war doch bloß symbolisch gemeint. Ich wollte doch damit nur sagen, dass wir alle gar nichts wissen. Und in Anbetracht unseres Nichtwissens ist Ihre Frage, gelinde gesagt, überflüssig. Aua. Was taten Sie zwischen 12.20 Uhr und 12.21 Uhr? Und das angesichts der Unendlichkeit? Ich ließ ihn noch eine Weile weiterreden und notierte mir dann seinen Namen. Dann ging ich noch einmal zu Familie Schäfer. Die beiden Verliebten standen noch immer da. Ich muss jetzt wirklich gehen, Liebste. Wie war's, Liebste? Der lange Abschied nahm kein Ende. Ich ging durch das Tor zu Herrchen und Frauchen von Felix. Der Gärtner war inzwischen weggeräumt worden. Ein neuer stand bereits da und schnitt die Hecke. Er war alt und seine Bewegungen müde. Als er mich sah, lächelte er mild und schnitt dann weiter. Meine Klientin war aufgeregt. Felix ist ganz außer sich. Wie geht es eigentlich Ihrem Mann? Ralf? Er versucht gerade, Felix ein wenig zu beruhigen. Er backte meinen Hundekuchen. Haben Sie schon irgendetwas herausgefunden? Ja, nach meinen Ermittlungen muss der oder die Täterin bei der Tat eine Waffe getragen haben. Eine Waffe? Ja, eine Schusswaffe. Nur so kann ich mir die blutenden Löcher im Kopf des Gärtners erklären. Boah, das ist ja grauenhaft. Führen Sie eine glückliche Ehe? Nun, ehrlich gesagt, mein Mann und ich sprechen nicht miteinander. Weshalb sind Sie denn überhaupt noch zusammen? Felix ist das Einzige, was uns noch zusammenhält. Ich ging dann noch in das Haus, um mit Ihrem Mann zu sprechen. Aber er sprach nicht mit mir. Felix knurrte. Es gab also auch keinen Hund, der mich und Ralf zusammenhalten konnte. Ich ging wieder in mein Büro. Das Paar stand immer noch da und verabschiedete sich. Ich hörte nicht hin. Unterwegs nahm ich eine Bewegung in einem Gebüsch wahr. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Im Gebüsch lag ein toter Hase. Einige Eier kollerten auf die Straße. Im Hintergrund schrien einige Kinder. Ich ließ sie schreien. Ich habe den Osterhasen nie sonderlich gemocht. Jetzt nahm das dämliche Eierverstecken endlich ein Ende. Im Büro wurde ich bereits erwartet. Sie war jung, schön und hatte falsche Wimpern. Sie ließ sie klimpern. Ich hab da was für Sie, Maloney. Rasierwasser? Seife? Gummistiefel? Weder noch. Dann vielleicht Zigaretten, Whisky, Religion oder andere Drogen? Wieder falsch. Scheiße. Und ich dachte immer, ich sei der geborene Kandidat für Quizsendungen am Fernsehen. Das, was ich habe, ist mehr als ein Hauptgewinn. Sieh an. Und wer sind Sie? Nennen Sie mich Nicole. Meinetwegen, Nicole. Ich kenne da einen Briefträger. Was? Sie auch? Ist doch ganz erstaunlich, wie viele Leute einen Briefträger kennen. Der Briefträger, den ich kenne, ist immer dann zur Stelle, wenn Schüsse fallen. Und das können Sie bezeugen? Nicht nur das. Ich weiß auch, dass er vorbestraft ist. Und weshalb sagen Sie mir das alles? Sie schwieg. Das Telefon klingelte. Das Telefon klingelt immer in solchen Situationen. Nicole ging, als ich den Hörer abnahm. Frau Schäfer war am Apparat. Sie hatte wieder einen Gärtner verloren. Weshalb lassen Sie Ihre Gärtner in der Hundehütte schlafen? Wir haben zu wenig Platz im Haus. Verstehe. Und wie geht es Felix? Ach, der arme Hund. Er leidet so darunter, dass er nicht mehr in den Garten kann. Haben Sie irgendetwas bemerkt? Nein, nein. Es ging alles ganz schnell. Die Schüsse fielen und dann kam gerade der Briefträger vorbei. Der Briefträger? Ja, der Briefträger. Es war wie beim ersten Mord. Der Gärtner lag tot in der Hundehütte. Felix lebte noch, war aber unglücklich und Herr und Frau Schäfer waren beunruhigt. Vor dem Haus standen der Briefträger und das Paar, das sich verabschiedete. Sie waren noch nicht weitergekommen. Ich bin eigentlich schon gegangen, Liebste. Ich war's, Liebster. Ich ging auf den Briefträger zu und stellte ihm ein paar harte Fragen. Wie heißen die heiligen drei Könige? Melchior, Balthasar und Kaspar. Richtig. Und wie heißen Sie? König. Richtig. Woher wollen Sie das wissen? Ich könnte doch genauso gut Graf heißen. Schluss jetzt. Ich mag Ihre philosophische Ader nicht. Barbar. An Leuten wie Ihnen geht das Abendland zugrunde. Und an Leuten wie Ihnen der Gärtnermeisterverband. Das verstehe ich nicht. Muss ich deutlicher werden? Ich bitte darum. M-Ö-R-D-E-R. Mörder. Ja, das Wort kenne ich. Sie sind ein Mörder. Sind wir nicht alle Mörder? Schlagen wir nicht alle die Zeit tot? Er begann wieder mit einer Abhandlung über das Wesen des Seins. Mich interessieren solche Dinge nicht besonders. Sie sind gut für schüchterne Studentinnen und kurzsichtige Studenten. Ich holte ihn wieder auf den Boden zurück. Sie sind vorbestraft. Das ist lange her. Ich war jung und meine Zähne noch gesund. Ihre Zähne sind mir egal. Damals war ich, wie soll ich sagen, ein wenig triebhaft, Sie verstehen. Nach der Operation war das dann aber vorbei. Sie haben sich operieren lassen? Ja, weg damit. Es geht auch ohne. Sie haben es weg? Ja, alle. Ich ließ mir alle Zähne ziehen. Wieso die Zähne? Ich habe als junger Briefträger Hunde gebissen. Und jetzt schießen Sie auf Hunde und treffen Gärtner. Aber nein, das war nicht ich, das war diese Frau. Eine Frau? Ja, jung, schön und mit falschen Wimpern. Nicole! Weshalb haben Sie mir das nicht schon eher gesagt? Wissen Sie, meine Mutter sagte immer, wer einmal einen Hund gebissen hat, dem glaubt man kein Wort mehr. Es war wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Nicole! Die Frau, die den Verdacht auf den Briefträger gelenkt hatte, konnte den Briefträger ja nur beschuldigen, wenn sie selber jeweils auch in der Nähe des Tatortes gewesen war. Ich klopfte mir auf die Schulter und gratulierte mir. Doch wo war Nicole? Wie so oft im Leben kam mir Kommissar Zufall zu Hilfe. Hallo, Maloney. Hallo, Zufall. Weißt du, wo ich Nicole finden kann? Versuch's mal bei Nick. Besten Dank, Zufall. Gern geschehen, Maloney. Ich ging also zu Nick, dem Friseur mit dem längsten Messer der Stadt. Und tatsächlich, da saß Nicole und ließ sich die Haare färben. Na, Nicole, endlich unter die Haube gekommen. Sieh an, Maloney. Haben Sie den Briefträger überführt? Geht alles zurück an den Absender. Sie können mir nichts beweisen, Maloney. Der Briefträger hat Sie gesehen. Aussage gegen Aussage, Maloney. Es gibt noch zwei Zeugen. Was Sie nicht sagen. Das Liebespaar. Sie schluckte zweimal leer, dann fielen ihr die falschen Wimpern von den Augen. Sie war erledigt. Und sie wusste, dass sie erledigt war. Weshalb wollten Sie Felix, den Hund, töten? Ich liebe Ralf Schäfer. Den großen Schweiger? Er wollte sich scheiden lassen. Das sagen alle. Er hing zu fest an Felix. Seine Frau hätte das Sorgerecht für den Köter erhalten und deshalb blieb er bei ihr. Und da dachten Sie, nur ein toter Hund ist ein Scheidungsgrund und haben Felix umbringen wollen und zwei Gärtner ins Hundereich, will sagen Himmelreich, befördert. Einige Tränen kullerten über ihre Wangen. Sie waren so echt, wie ihre Wimpern es waren. Ich wünschte ihr einen Hundezwinger, um ihre Strafe abzusetzen. Dann ging ich noch einmal zur Familie Schäfer. Ralf war geknickt, Felix hüpfte wieder im Freien herum und Frau Schäfer schäkerte mit ihrem dritten Gärtner herum. Draußen standen meine beiden Kronzeugen. Jetzt muss ich aber wirklich gehen, Liebste. Na doch, verpiss dich doch endlich, du Schlappschwanz. Und damit endete der lange Abschied doch noch mit ein wenig Gefühl. Ich dachte noch etwas über dieses Hundeleben nach und wünschte mir einen Knochen. Jemand warf einen Ast. Ich holte ihn und brachte ihn zu Herrchen. Es war der Briefträger. Wer weiß schon, was oder wer er wirklich ist. Vielleicht sind Sie tatsächlich ein Hund, Maloney. Ich jaulte, nickte und pisste ihm ans Bein. Er blieb wie angewurzelt stehen. Ich überlegte noch kurz, ob er sich jetzt als Linde oder Buche fühlte. Dann ging ich weg, denn es soll ja vorkommen, dass Bäume im Frühling ausschlagen.